Also kämpf bitte dafür, alles wird nur viel, viel schlimmer. Also kämpf bitte dafür, alles wird nur viel, viel schlimmer werden. Wird nur viel, viel schlimmer werden. Schlimmer werden.